Anlass des Gesprächs waren die Aufnahmen in einem Studio von Radio France zu dem zweisprachigen Hörspiel Das Haar der Berenike, La Chevelure de Berenice, das am kommenden Sonntag in der Reihe Kunststücke seine Ursendung hat. Funkbearbeitung und Regie übernahmen der Regisseur und frühere Leiter des Studios für akustische Kunst im WDR, Klaus Schöning.